Weihnachtstiere zum Leihen, magische Lichter und ein Weihnachtsprogramm zum Mitmachen. Hören Sie zu diesen Themen drei kurze Texte. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Text 1. Wofür kann man die Tiere nicht leihen? Jedes Kind weiß, der Weihnachtsmann hat Rentiere, der normale Deutsche nicht. Wer trotzdem eins braucht, kann es sich bei Tiertrainerin Barbara Küppers in Wulfen, Niedersachsen leihen. Das tun zum Beispiel Eventfirmen oder Filmproduktionen. Zu sehr lauten Festen wie Kindergeburtstagen kommen die Rentiere aber nicht. Für sie ist das zu viel Stress. Jetzt ist in Wulfen natürlich Hochsaison. Wenn der Weihnachtsmann also noch einen Rudolf für seinen Schlitten braucht, muss er sich beeilen. Wofür kann man die Tiere nicht leihen? Für laute Feste kann man die Tiere nicht leihen, denn dort ist es zu laut für die Tiere. Text 2. In welchen vier Städten kann man die Lichter sehen? Im Winter ist es früh dunkel. Und das ist gut so. Denn mit der Dämmerung beginnt in vier Städten eine magische Reise durch fantastische Lichtinstallationen in den Christmas Gardens. So haben Spezialisten im Botanischen Garten Berlin mit mehr als 1,5 Millionen Lichtpunkten eine romantische Weihnachtslandschaft designt. In Dresden ist auf einem ca. 2 Kilometer langen Weg im Schlosspark Pillnitz jetzt eine Kombination aus Architektur, Natur und Lichtkunst zu sehen. Genauso in Stuttgart. Die Wilhelma ist als zoologisch-botanischer Garten ideal für einen Christmas-Garten. Eine Premiere gibt es in Münster. Im Allwetterzoo findet die Veranstaltung 2019 zum ersten Mal statt. Eine Eisbahn gibt es an allen Orten. Und natürlich Weihnachtsleckereien. Die Idee kommt aus London. In welchen vier Städten kann man die Lichter sehen? Die Städte Berlin, Dresden, Stuttgart und Münster zeigen in ihren Gärten magische Lichter. Text 3. Was kann man auf den Schiffen Saselbeek und Sielbeek tun? Seit mehr als 30 Jahren sind sie der Ort, zu dem jedes Kind in Hamburg gehen will. Die Märchenschiffe auf der Alster am Jungfernstieg. Immer zur Weihnachtszeit bieten sie auf dem Fluss ein tolles Programm zum Mitmachen. So gibt es ein Theaterschiff, ein Traumschiff, ein Kaffeeschiff und natürlich die zwei sehr populären Backschiffe mit den Namen Saselbeek und Sielbeek. Dort finden jeden Tag mehrere Backkurse statt. Die Tickets dafür sind immer ziemlich schnell weg. Sie kosten pro Kind 2 Euro. Auf allen anderen Märchenschiffen ist der Eintritt kostenlos. Im letzten Jahr haben 29.500 kleine Gäste mitgemacht, ein neuer Rekord. Dieses Jahr beginnt das Programm am 25. November. Was kann man auf den Schiffen Saselbeek und Sielbeek tun? Auf den Schiffen Saselbeek und Sielbeek finden Kurse zum Backen statt.